Mehr Geschwindigkeit, Effizienz und Erfolg dank Vertrauen. Höre in dieser Folge, warum der Kontrollwahn dem Industriezeitalter angehört und du dank geschicktem Vertrauen schneller und erfolgreicher wirst. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Kennst du einen der Hauptgründe dafür, warum überhaupt Büroarbeitsplätze lanciert wurden? Das Aufkommen des Telefons. Der Telefonstecker wurde in die Dose gesteckt und auf dem Schreibtisch gestellt. Rief jemand an, musste man nur den Arm ausstrecken und konnte mit demjenigen reden. Und heute? Heute gibt es die Telefone schnurlos und noch immer sitzen über 80% aller Mitarbeiter an einem Schreibtisch. Und noch immer gibt es Chefs, die sich in einem Einzelbüro verschanzen, damit niemand sieht, was sie machen oder eben nicht machen. Entwarnung an alle Chefs unter den Lesern mit Einzelbüro. Natürlich stecken nicht alle in diesem von mir beschriebenen Bild aus dem Industriezeitalter. Ein Einzelbüro hat natürlich auch seine positiven Seiten. So zum Beispiel, um vertrauliche Gespräche zu führen. Aber für andere Arbeiten sollte auch der Chef am Puls der Zeit sein. Bei seinen Mitarbeitern und nahe am Kunden. Zudem ist der Chef von heute und morgen auch nicht jeden Tag im Büro und schon gar nicht der erste am Morgen und der letzte am Abend. Aber mehr dazu in einem anderen Kapitel. Sicherlich hast du schon gemerkt, worauf ich hinaus will. Es geht um Vertrauen und Kontrolle. Die alten Geister sagten, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die neuen Geister kehren es um. Aber nicht im Stil von laissez-faire, sondern klug. Dadurch gewinnen sie an Geschwindigkeit und holen sich so einen Vorsprung gegenüber den Mitbewerbern. Aber alles der Reihe nach. Manche fragen mich beispielsweise, warum sie etwas ändern sollten, wenn sie doch mit scharfen Kontrollen und Überwachungen gut fahren. Denen entgegne ich mit folgender Gegenfrage. Weißt du, wie viel Zeit du mit deiner Kontrollwut verlierst? Sie entgegnen dann jeweils, dass sie nicht wirklich Zeit verlieren, sondern sich diese später auszahlt, weil es weniger Leerläufe infolge der Kontrolle gibt. Doch aus aktuellen Praxisbeispielen wissen wir, dass dies nicht die ganze Wahrheit ist. Nicht die ganze, weil noch viel mehr Potenzial vorhanden wäre. Zwar haben die Kontrollwütigen recht mit ihrer Aussage, doch sie haben noch nicht gemerkt, dass sie andersherum noch viel mehr Potenzial freisetzen könnten. Im folgenden Beispiel möchte ich bewusst Produktionsabteilungen, die beispielsweise Schicht arbeiten, ausklammern und mich auf den Dienstleistungsbereich fokussieren. Versuche dir doch mal auszumalen, wie viele Minuten pro Tag und Mitarbeiter draufgehen, wenn diese fix um 8 Uhr am Platz sitzen müssen und um 17 Uhr wieder gehen dürfen. Natürlich gibt es gesetzliche Pausen dazwischen. Dazu muss dies ja jemand kontrollieren und bei Missachtung Konsequenzen in die Wege leiten. Das ist aber noch der kleinere Aufwand. Der größere Aufwand ist nämlich nicht direkt sichtbar. Die Motivation und der Einsatzwille der einzelnen Mitarbeiter. Und was ist mit den Morgenmuffeln? Das sind diejenigen, die vor 9 Uhr einfach nichts auf die Reihe bringen. Die machen Folgendes. Sie spazieren von Team zu Team und plaudern über die letzte Nacht oder was am Wochenende abgehen wird. Bis es dann 9 Uhr ist und sie langsam mit der Arbeit beginnen. Wie du mittlerweile weißt, male ich gerne etwas schwarz und weiß. So krass wie beschrieben läuft es zum Glück selten ab. Doch es gibt noch immer ein massives Potenzial diesbezüglich. Meiner Erfahrung nach liegt das größte Problem in zu starken, kontrollierenden Organisationen darin, dass die einzelnen Mitarbeiter gar nicht nach ihren Talenten gefördert werden können. Und dadurch geht sehr viel Energie verloren. Dies, weil solche Mitarbeiter nur Dienst nach Vorschrift machen und wissen, dass jeder Job ja nochmals kontrolliert wird. schauen wir uns also das Gegenteil an. Was passiert, wenn einzelne Mitarbeiter gezielt nach ihren Talenten gefördert werden? Sie fühlen sich wertgeschätzt und ernst genommen. Und sie sind wichtig. Sie sind kein austauschbares Rad in einem großen Getriebe. Sie sind einzigartig. Dadurch legen sie die Extrameile gerne und freiwillig zurück. Als Unternehmer mit einem neuen Geist weißt du, dass nicht primär Geld der Antreiber für deine Mitarbeiter ist. Vielmehr setzt du die Unternehmensvision gezielt ein. Deine Mitarbeiter wollen so freiwillig an der Vision arbeiten. Sie sehen sich als Teil eines Ganzen, etwas Größerem. Die Kultur intern ist hervorragend, keiner muss, sondern will arbeiten. Dass dies auch auf die Kunden abfärbt, versteht sich von selbst. Feste Arbeitszeiten gibt es nicht, fixe Zeiten für Meetings und Erfahrungsaustausch hingegen schon. Und das alles ohne Kontrolle, denkst du jetzt vielleicht. Doch Kontrolle braucht es, aber eine andere. Beispielsweise sollten geleistete Arbeitszeiten für einzelne Projekte und Aufgaben erfasst werden. Aber weniger um zu prüfen, ob das Soll erfüllt wurde, sondern ob der Auftrag lohnend war. Und Ziele werden nicht pro Tag dem Mitarbeiter auferlegt, sondern einem ganzen Team und pro Meilenstein. Das kann durchaus einige Tage sein. Denn damit lässt du die Mitarbeiter selbst denken und nach neuartigen Lösungen suchen. Meine eigenen Erfahrungen und die von nahestehenden Personen, welche mehr und mehr das Vertrauen über die Kontrolle stellen, bestätigen mir Folgendes. Sie sind sehr viel schneller und effizienter. Die Führung ist zwar anfänglich aufwendiger, doch mit der Zeit auch viel spannender. Als Führungsperson entwickelst du so Persönlichkeiten und die werden es dir mit einem hohen Arbeitseinsatz danken. Wenn also alles stimmt, dass solche Unternehmen schneller und effizienter sind, heißt das auch, dass diese viel Geld sparen. Das ist definitiv so. Achtung, ich will nicht damit ausrufen, dass es keine Kontrollen braucht. Die braucht es, aber mit viel Vertrauen vornweg gewürzt. Mittlerweile gibt es sogar Beratungsunternehmen, die deine Effizienz messen können und damit auch aufzeigen, wie du mit mehr Vertrauen mehr effizient gewinnst. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.